1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Eine neue Woche beginnt und eine neue Woche beginnt bei uns ja immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt also sehr gerne anrufen hier, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wenn meine Stimme etwas merkwürdig klingt, bitte ich das zu entschuldigen. Mich hat passgenau zum Wochenende eine heftige Angina heimgesucht und daher ist das noch nicht so ganz richtig in Ordnung. Aber wir kriegen es schon hin. So, der erste Anrufer ist Mustafa. Mustafa ist 23. Guten Morgen, Mustafa. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du mich an? Ja, also ich rufe an wegen posttraumatischem Belastungssyndrom. Weil ich war halt ein Jahr lang in Afghanistan als Übersetzer tätig, beim Bund. Und die Zeit hat mich doch, ja, wie soll man sagen, stark geprägt beziehungsweise verändert. Ja, ich war gerade ein bisschen stutzig mit deinem aufgrund deines Namens. Du bist deutscher Staatsbürger, aber wahrscheinlich die Familie kommt irgendwo anders her? Ja, ich bin halb Afghane. Achso, du bist halb Afghane. Wie praktisch. Wie praktisch. Das heißt, du kannst dann wirklich dich perfekt in der Muttersprache, kennst du dich aus? Ja, was heißt perfekt, aber halt schon, dass es reicht für das Alltägliche und halt auch für die Beamtensachen beziehungsweise Beamtengeschäfte, sowas. Du hast als Übersetzer gearbeitet? Ja. Und du hast schlimme Sachen gesehen? Ja. Was hast du gesehen? Ja, wo soll ich anfangen? Angefangen von einem kaputten Land, hinüber zu Verletzten, Toten und halt auch Vorgängen, so Kriminalität. Ne? Lass mich mal kurz nochmal zu dem kaputten Land fragen. Wie lange lebst du denn schon in Deutschland? Ich bin hier geboren. Achso, das heißt, kanntest du das Land vor dem Krieg dann nicht? Oder doch? Nein, vor dem Krieg nein. Nein. Ja. Du hast, was ist das Schlimmste, was du erlebt hast? Also das Schlimmste war, also einmal ein Angriff auf eine Patrouille. Und das andere war halt ein Bombenangriff. Was hast du erlebt bei diesem Bombenangriff? Wie lief das ab? Also, manche Leute sagen, dass es halt für sie wie eine Ewigkeit vorkam. Für mich ging es ganz schnell. Das hat einfach nur ganz großen Knall gegeben. Boom. Und Rauch und halt aufgewirbelter Staub. Wo warst du, als die Bombe eingeschlagen ist? Also, das war halt eine Mine, eher gesagt. Und ich war halt im Einsatzfahrzeug und halt habe durchs Guckloch nach draußen geguckt, weil wir haben halt so kleinen Schlitz da. Ja. Hab mir nichts gedacht, war im Gedanken eigentlich auch weit, weit weg. Und das war schon, ja, wie soll man sagen, seltsam. Das heißt, du hast einige Male Todesangst gehabt während dieser Zeit? Ja. Du sagtest gerade auch, Du hast auch Menschen sterben sehen? Ja, was heißt sterben sehen? Ich habe Tote gesehen. Also ich habe niemanden sterben sehen, so, aber ich habe Tote gesehen, ja. Wo hast du die gesehen? Genau? Zum einen im Lager, zum anderen halt auch draußen auf der Patrouille. Im Lager hast du die gesehen? Ja. Im Lager der Bundeswehr? Ja. Wie das? Ja, es gab einen Anschlag und da sind halt einige Kameraden eingefallen. Achso, deutsche Soldaten hast du dort gesehen. Ja. Und halt auch Einheimische, Aufständische, Insurgents, die habe ich auch gesehen. Ja. Auch Kameraden von anderen Ländern. Ja. Ja. Du hast gerade noch das Stichwort gebraucht, Kriminalität. Was meinst du damit genau? Ja, was soll man sagen? Kriminalität fängt an bei Erpressung. Ja, durch die Polizei oder die Ordnungskräfte vor Ort. Also illegale Straßensperren, eigentlich Wegelagerei, könnte man das auf gut Deutsch übersetzen. Also kann man der Polizei und den Behörden vor Ort auch nicht vertrauen? Nein, und die Aufgabe der deutschen Soldaten ist halt, die Behörden und die Polizei vor Ort eigentlich zu schützen. Von daher ist es halt irgendwie eine Sisyphusarbeit, wenn man halt so Leute beschützen soll, die, ja, wie soll man sagen, den Ärger an sich ziehen oder provozieren. Mhm. Ne? Nun hast du gerade gesagt, bei unserem Thema posttraumatische Störungen. Ja. Das heißt, das Ganze hat dir so sehr zugesetzt, dass du heute und jetzt darunter noch sehr leidest. Ja. Wie macht sich das bemerkbar? Ja, ich kann mit Gewalt nicht mehr so gut umgehen. Ja, wenn man früher irgendwie einen Film gesehen hat, Rambo oder einen Actionfilm im Fernsehen, hat man sich das angeguckt, war ganz interessant, aber ja, wie soll man sagen, ich kann das zum Beispiel heutzutage nicht mehr. Also wenn ich das sehe, ich schalte sofort um, ins Kino gehe ich halt auch nicht mehr so, gucke mir auch nicht solche Filme an. Ja. Computerspiele gehen bei mir gar nicht. Also es kommt halt drauf an, manche Leute, die können es, ja, die haben kein Problem damit, die stecken das besser weg oder verkraften es besser. Und ich kann zum Beispiel nicht. Du kannst es deshalb nicht, weil wenn du das machst, die ganzen Geschehnisse und Erlebnisse wieder hochkommen, die du in Afghanistan ja mitgemacht hast. Ja. Bist du? Ist es so stark, dass du in einer Therapie bist? Ich war am Anfang in der Therapie beim Bund, beim Psychologen. Danach halt nicht mehr so sehr. Halt jetzt einfach gedacht, es wird so weitergehen. Ich habe aber halt keinen Absturz, so extremen Absturz gehabt, weil manche Leute, die kommen halt gar nicht damit klar. Die nehmen dann Drogen oder halt eher besaufen sich. Ja. Und um sich abzulenken. Und ich habe halt ein bisschen gezockt, ein bisschen in eine Spielothek abgehangen. Aber ich habe jetzt kein Drogenproblem bekommen oder halt irgendwie Alkoholproblem. Wann genau bist du zurückgekehrt aus Afghanistan? Das war vor 2 Jahren. Also fast exakt 2 Jahre. Das ist ja dann schon eine lange Zeit. Ja. Und du warst dort ein Jahr lang sowas. Ja. Gehen dir diese Dinge auch zum Beispiel in den Träumen nach? Träumst du davon? Am Anfang ja, inzwischen nicht mehr so sehr. Ja. Als du dann zurückgingst nach Deutschland, wolltest du das oder war einfach die Zeit abgelaufen? Beides eigentlich. Also die Zeit war auch abgelaufen, aber ich wollte es auch. Würdest du noch einmal dorthin gehen? Nein, nicht unter diesen Umständen oder nicht in dieser Funktion. Hast du noch Verwandte in Afghanistan? Ja. Hast du die während deines Aufenthaltes dort unten auch besucht? Nein, das war völlig unmöglich. Warum? Aus Sicherheitsgründen. Zum einen wegen meiner Familie, wegen mir, aber halt auch wegen der Sicherheit des Lagers dann halt auch. Verstehe. Aber deine Eltern leben in Deutschland? Meine Eltern leben in Deutschland, ja. Wie, du bist ja nun sehr nah dran, du kennst die afghanische Mentalität, du warst mit der deutschen Bundeswehr dort unten. Ja. Wie beurteilst du denn die Situation in Afghanistan? Blicken wir mal so auf die nächsten nur mal fünf Jahre. Wie wird sich alles weiterentwickeln? Ja, das ist halt schwer zu sagen, aber so wie es sich abzeichnet, könnte es halt wieder zu einem Bürgerkrieg kommen. Dass halt, wenn die internationalen Truppen abziehen, dass halt ein Machtvakuum entsteht. Aber ist das nicht ein absoluter Wahnsinn? Da sind so viele Menschen gestorben, auch Deutsche. Ja. Und es ist vielleicht dann hinterher genauso schlimm oder sogar noch schlimmer, als es vorher war. Ja. Das heißt, dieser ganze Krieg war vollkommen sinnlos. Wobei Kriege im Prinzip immer sinnlos sind. Ja. Aber dieses ist wirklich völlig absurd. Ja. Das steht, also wenn man sich im Nachhinein fragt, wofür. Wie hast du denn damals, als auch eben mit deinen afghanischen Wurzeln, wie war das denn für dich, als die Alliierten in das Land hineingegangen sind? Wie fandst du das? Ja, ich sag mal so, es war zum einen halt Hoffnung auf bessere Zeiten. Und halt bei meinem Vater vor allem und halt auch die Hoffnung, mal zurückzukehren. Aber ich war auch relativ jung. Ja. Das hat sich jetzt alles zerschlagen. Ja, also ich bin weitaus desillusionierter, was Politik angeht oder Versprechungen oder was die Leute von Krieg behaupten oder wie es halt in Medien dargestellt wird in Spielen. Also. Absolut. Was glaubst du denn, wer die Schuld an dem Desaster hat, das jetzt herrscht in Afghanistan? Ja, die Schuld, die hat irgendwie jeder und keiner. Hätten die Alliierten dort nicht eingreifen sollen? Ja, das ist halt so eine Frage. Die hätten halt nichts tun können. Aber auf die Art und Weise, wie es jetzt verläuft, das ist auch keine Lösung gewesen. Und das kritisierst du jetzt langsam die Leute? Nein. Man hört ja immer, dass die deutschen Soldaten sich sehr bemühen, sich respektvoll den Afghanen gegenüber zu verhalten. Ja. Und dass die amerikanischen Soldaten das nicht so machen, dass die mehr Rambo-mäßig vorgehen. Ist das dein Eindruck auch? Also mein Eindruck, was ich mitbekommen habe, wenn man es halt allein vom Bildungsniveau nimmt, hat man schon wesentlich Unterschiede bemerkt. Und bis dahin war ja, wie ich noch dort war, war ja die Bundeswehr keine reine Berufsarmee, sondern halt auch, ich war ja auch Wehrpflichtiger. Und viele waren halt auch Wehrpflichtige, die halt dann auch später Berufssoldaten geworden sind. Also Bildungsniveau, meinst du zwischen Amerikanern und Deutschen? Ja. Wer hatte mehr Bildung? Ja, also ich würde mal sagen, Deutschland, also die deutschen Soldaten oder Europäer. Die Europäer, ja. Die waren halt, was kulturelle Sensibilität anging oder halt Mischung aus der Gesellschaft, viel pluralistischer oder gemischter. Verstehe. Also da waren halt, bei den Amis waren halt einfach Leute, arme Leute meistens. Bei den Europäern war halt jeder mit dabei, aus jeder gesellschaftlichen Schicht eigentlich. Das bedeutet, aufgrund der Sachlage hast du nicht mehr die Hoffnung, in absehbarer Zeit vielleicht mal ganz in dein Land zurückzugehen, obwohl du ja auch Deutscher bist, aber dass du öfters dann da sein wirst. Ja, aktuell eher nicht. Eher nicht. Also in die Art und Weise, weil dieses Jahr ist es sehr schlimm. Das glaube ich. Naja. Mustafa, das fand ich sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben, dass du angerufen hast. Wenn du, möchtest du vielleicht noch ein Gespräch mit meinem Psychologen wegen der posttraumatischen Störung, dass vielleicht ein Fachmann noch ein paar Worte zu dir sagt? Ja, also ich hätte nichts dagegen. Okay, dann machen wir das so. Der Psychologe heute Nacht heißt Inga, der ruft dich gleich an. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, so erreicht er uns, kostenfrei. Und hier ist der Gerd. Und Gerd ist 42. Hallo Gerd. Hallo Gerd. Ja, hallo Domian. Was ist dein Thema? Ja, da muss ich zu dem vorherigen Thema sagen, es schockt mich. Es bewegt mich ohne Ende. Da weiß ich kaum, mein Problem da noch als Problem nennen zu dürfen. Doch, das kann man in dieser Sendung. Da kann alles nebeneinander existieren. Du hast dich ja gemeldet und das ist für dich interessant und wichtig, dein Thema. Also legen wir los. Also mein Problem ist folgendes. Ich bin seit einigen Jahren verheiratet, habe eine relativ gute Ehe geführt, also ich bin seit etwas über 17 Jahren verheiratet, habe eine 16-jährige Tochter. Ja. Habe mich aber vor einigen Jahren auch zu Männern hingezogen gefühlt. Meine Frau hat das mitbekommen. Hingezogen gefühlt heißt, du hattest Affären mit Männern? Ich hatte einige Affären. Ja. Affären ist übertrieben. Ich hatte Sexgeschichten. Ja, ab und zu mal Sexgeschichten, aber das Ganze lief überwiegend übers Chat. Und okay, das hat die Frau mitbekommen? Das hat die Frau mitbekommen. Wir haben drüber geredet. Ich habe mich entschieden für die Familie, für die Frau, für die Familie. Und vor einem halben Jahr hat sie jemanden kennengelernt. Und hat sich also ganz, ganz abrupt von mir getrennt. Das heißt, du hast dich entschieden für die Familie. Das bedeutet, dass du keine sexuellen Kontakte mehr mit Männern gesucht hast. Nein, auf gar keinen Fall. Wie hat sich das denn, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist ja auch die Qualität der Ehe. Wie war denn die Qualität der Ehe, nachdem du dich gegen die Sexualität mit Männern entschieden hast? Die war oder lief letztendlich darauf hinaus, dass ich ja alles Mögliche versucht habe, dass ja meine Frau, meine Tochter, ja meine Tochter steht immer, aber insbesondere meiner Frau alles recht zu machen, lieb und nett zu sein. Ja, ich habe mir allergrößte Mühe gegeben. Wie war denn die Stimmung zwischen euch beiden? Du hast dir Mühe gegeben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Auch im Sexuellen? Ja, ich sag mal, der sexuelle Kontakt war in den letzten Jahren eh schon recht, ich sag mal, dürftig. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir haben uns sehr gut verstanden. Es hat nie ein böses Wort gegeben. Es war immer nur... Hatte deine Frau dich in dieser Zeit mal darauf angesprochen, was deine Sehnsüchte sind, ob du doch ab und zu an Männer denkst? Sicherlich haben wir darüber gesprochen und es gab ja von meiner Seite her auch nichts mehr in der Richtung. Auch nicht im Kopf? Nein, auch nicht im Kopf. Wenn du mit deiner Frau, wenn auch sehr selten, geschlafen hast? Nein, in keinster Weise. Hast du nicht an Männer gedacht? Nein, in keinster Weise. Ehrlich? Mhm. So, jetzt hat sie einen neuen Partner. Jetzt hat sie einen neuen Partner, der fast 30 Jahre älter ist. Wie alt ist deine Frau? 37. Ja. Und sie ist weg aus eurer Wohnung, aus eurem Haus? Sie ist aus dem Haus ausgezogen. Ja. Und das Ganze, ich will jetzt nicht sagen, war mit uns besprochen, aber ich habe das alles akzeptiert. Und ich habe immer nur gesagt, dass es hier alles auf freundschaftliche Basis weiterlaufen soll. Und weißt du, für mich klingt so ein bisschen eine Enttäuschung bei dir durch, nach dem Motto, jetzt habe ich mich am Riemen gerissen und habe mich für die Frau und die Ehe entschieden und jetzt geht sie mit einem anderen weg. Ist das so eine Enttäuschung? Vielleicht auch ein bisschen Zorn? Zorn in keinster Weise, nein. Enttäuschung? Ja, natürlich. Mhm. Hat sie denn jetzt, als sie gegangen ist... Mein großes Problem ist, dass sie ausgezogen ist und von dem Tage an bin ich in ein Loch gefallen. Mhm. Und ich komme da einfach nicht mehr raus. Die 16-jährige Tochter, wo lebt die? Sowohl bei ihr als auch bei mir. Ja. Hat sie... Also, unsere Tochter bekommt von den Problemen, oder hat von diesen Problemen, sicherlich weiß sie dieser Probleme, aber... Naja, sie kriegt doch die junge Frau ist 16 Jahre alt, die kriegt doch mit, in welcher Stimmung du bist und... Ich reiß mich zusammen ohne Ende. Aber sie weiß auch... Ach, sorry, tut mir leid. Aber die Tochter weiß auch damals von deinen sexuellen Affären mit Männern. Das habe ich erzählt, ja. Mhm. Hat deine Frau denn, als sie gegangen ist, nochmal konkret etwas begründet, warum sie geht? Nein, sie hat mir Anfang des Jahres gesagt, dass sie jemanden kennengelernt hat. Mhm. Und da wusste ich aber auch noch nichts von diesen Typen und so weiter. Naja, und... Sie hat sich neu verliebt. Sie hat, genau, du bringst es auf den Punkt, sie hat sich neu verliebt. Und da gibt es auch kein Zurück mehr zu euch? Anscheinend nicht. Hat sie es so klar gesagt? Ja, sie hat mir gesagt, sie liebt ihn. Das heißt, sie liebt dich nicht mehr? Genau. Hat sie das so klar gesagt? Das hat sie mir klipp und klar gesagt. Okay, dann ist der Fall klar. Genau so habe ich es auch gesehen. Mhm. Und du stürzt in ein tiefes Loch. Und seitdem sie weg ist, bin ich... Ich weiß nicht mehr, was ich... Vielleicht, Gerd, ist das ich ja... Ich stehe voll und ganz im Leben. Ich habe einen super Job. Ich habe überhaupt keine Probleme eigentlich. Vielleicht. Aber seitdem sie weg ist, geht bei mir gar nichts mehr. Mhm. Aber vielleicht, Gerd, ist das ja auch eine ganz tolle und neue Chance für dein Leben, dich neu zu orientieren. So wie du es gerade beschrieben hast, war die Ehe zwar gut und nett, aber doch eher eine Freundschaft und keine Ehe und keine Leidenschaft mehr da. Vielleicht hat sie dir jetzt die Entscheidung durch ihr Verhalten und durch die Vorkommnisse in ihrem Leben abgenommen. Vielleicht ist es für dich, wenn du jetzt erstmal den Schock überwunden hast, dass sie gegangen ist, vielleicht sogar eine Chance für einen richtigen Neuaufbruch, vielleicht sogar in Richtung Männer. Wenn du diese Sehnsucht hast und du hast sie schon einige Male ausgelebt, ist die ja nicht weg, nur weil du dich vor ein paar Jahren oder von einer gewissen Zeit mal dagegen entschieden hast. Du bist ein Kerl von 42, du sagst, dass du gut im Job stehst, dass alles prima ist. Du erlebst jetzt eine Trennung, was alle Menschen irgendwo irgendwie schon mal erlebt haben. Das ist immer schlimm. Das ist immer ein kleiner Tod, wenn man einen Menschen verliert an einen anderen Menschen. Du bringst es auf den Punkt. Ja. Es ist ein kleiner Tod. Ja, das ist so. Das ist mir völlig klar. Aber es ist auch immer, und das ist jetzt kein pastorales Dahergeschwätze, es ist auch immer eine Chance für einen Neuanfang. In deinem Fall vielleicht sogar die Chance für einen radikalen Neuanfang. Aber was ich so ganz schlimm finde, ist, dass ich gerade in den letzten 2 Wochen, es vergeht wirklich keine Nacht oder ja, mitunter auch kein Tag, wo ich nicht irgendwie von meiner Frau, sei es in Beziehung zu mir und leider Gottes auch zu ihrem neuen Freund, träume. Ne? Mhm. Ja, ist doch klar. Das beschäftigt dich ja nur elementar. Also auch nachts. Und das war im Januar, ne? Im Januar sagst du, ist hier gegangen. Februar. Nee, ich weiß es seit Februar. Achso, und gegangen ist sie? Im Juli. Ach, im Juli. Okay, das ist ja auch noch relativ frisch dann. Dann kannst und dann bis hast du auch dato haben wir das alles geheim gehalten und haben immer gesagt, wir sagen es niemandem. Und Weißt du, das ist auch noch relativ frisch und da hast du auch das Recht, auch noch traurig zu sein. Aber neben dem Recht, traurig zu sein, solltest du auch initiativ werden und dich jetzt mehr ins Leben werfen. Das möchte ich ja gerne. Ich kann es einfach nicht. Dann zwing dich dazu. Wenn du es dreimal nicht geschafft hast, beim vierten Mal. Ja, dann schaffst du es beim 15. Mal. Was hast du denn für eine Alternative? Du hast eine tolle Frau gehabt, du hast eine 17-jährige Ehe gehabt, die gut war. Das ist doch schon mal auch etwas Schönes, womit man sehr glücklich sein kann. Du hast eine tolle Tochter, die ist 16 Jahre alt. Du bist gesund, du hast einen tollen Job. Du hast jetzt einen Liebesschmerz. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist klar. Aber du kannst jetzt nach vorne gucken und hoffen, dass was Neues passiert. Und es wird was Neues passieren, ich garantiere dir. Lass mich nochmal kurz fragen zu den Männern. Hast du dich früher schon mal in einen Typ verliebt? Ja, vor einigen Jahren. Mhm. Und wie lange? Domian, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ach, vor einigen Jahren. Guck ja. Mal. Und da hast du mir damals empfohlen, mich für den Mann zu entscheiden. Ja, vielleicht war es da noch zu früh, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, es ist sehr komisch, aber ja, es ist so seltsam. Ich bin ja jetzt nur seit so einigen Wochen alleine. Und bin halt dann auch mal am Wochenende losgezogen und hab gedacht, naja, okay, dann, ich will nicht sagen, dass ich einen Mann gesucht habe. Mhm. Ich finde mal, das geht einfach nicht. Nein, so schnell geht es auch nicht. Und du darfst auch nicht den Fehler machen, dass du jetzt auf die Rolle gehst, ob Mann oder Frau, dass du jetzt gleich die neue Liebe suchst. Du sollst einfach mal ein bisschen was erleben. Nicht in der Hoffnung gleich jetzt die neue Liebe zu finden. Das wird immer scheitern, dann wirst du immer frustriert sein. Lange Rede, kurzer Sinn, Gerd. Großen Respekt vor deinen Gefühlen. Aber auf der anderen Seite möchte ich dich auch wirklich sehr anstupsen und sagen, Junge, jetzt halte ich nicht zu lange in deinem Tal der Tränen auf. Das bringt nichts. Das führt dich überhaupt nicht weiter. Zwinge dich wirklich diszipliniert, was zu machen und ins Leben zu gehen. Lenk dich ab. Unternimm was. Ich weiß nicht, was du vom Freundeskreis hast. Geh irgendwie in die Schwulenszene oder treib dich in irgendwelchen Bars rum. Ich weiß nicht, was dein Ding ist. Aber mach was. Ja, mach was. Die Botschaft ist nur, mach was, unternimm was. Wenn du zu Hause sitzt und heulst, geht es dir immer schlechter. Guck nicht so weit nach hinten. Das ist nur traurig, wenn man so eine lange Zeit überblickt. Guck nach jetzt und guck nach vorne. Nur darum geht es. Okay. Alles Gute und viel Glück. Und vielleicht reden wir irgendwann nochmal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir weiter erzählen würdest, wie es dir ergangen ist. Wenn es anders aussieht, werde ich mich mit Sicherheit bei dir melden. Ja, ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Danke, Domian, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch sehr gerne unser Thema vorstellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir wieder ein festes Thema und das Thema heißt herzlos. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die in ihrem Leben schon einmal äußerst herzlos behandelt wurden. Zum Beispiel von den Eltern, von den Partnern oder von ihren Kindern. Und mit Leuten, die selbst schon andere herzlos behandelt haben. Das ist unser Thema am Mittwoch. Und wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das unter domian@wdr.de. Vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Oder meldet euch dann am Mittwoch, schon ab 0 Uhr könnt ihr ja anrufen. Das wisst ihr ja. Oder gerne auch während der Sendung. Thema am Mittwoch, herzlos. Heute weiter mit der offenen Themennacht. Und ich begrüße sehr herzlich den Michael. Und der Michael ist 53. Hallo Michael. Hallo Domian. Hallo Michael. Schön, Domian, dass du da bist. Ja, danke. Und schön, dass es deine Sendung gibt, muss ich auch mal sagen. Dankeschön. Das freut mich. Ja. Dein Thema. Gucke ich sehr gerne und sehr oft. Mein Thema ist dein Auftritt heute Abend bei Plassberg. Hart aber herzlich. Hart, aber fair. Hart, aber fair, ja. Hart, aber herzlich ist auch schön, ja. Ja, nee, ist aber nicht mein Thema jetzt. Ja. Ich habe mich da einigermaßen aufgeregt. Mhm. Und zwar in erster Linie über die Frau Larissa Elter. Ja, die zu meiner Rechten saß. Genau, ja. Das war die Dame von der Generation Benedikt und eine sehr überzeugte Anhängerin des jetzigen Papstes ist. Ja, ja, ja, das ist korrekt so. Nur ihr Verhalten, also die hat ja kaum jemanden zu Wort kommen lassen, hat jeden unterbrochen, die hat sich so undiszipliniert verhalten, das fand ich schon meiner Ansicht nach unverschämt. Mhm. Ihre Meinung teile ich sowieso nicht, da ich war in jeder Beziehung deiner Meinung auch. Ich bin auch schon seit 30 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Und dann fand ich den, als der Herr Schmidt-Salomon dann mal so einigermaßen nach sehr ruhiger, langer Zeit mal außer Haut gefahren ist, so ein bisschen, und gesagt hat, warum sind wir eigentlich hier? Und da hat sie gesagt, über die katholische Kirche zu sprechen. Dann fand ich auch zum Beispiel, als der Herr Schmidt-Salomon von der Entschädigung sprach, die man den Misshandlungsopfern zukommen lassen sollte, ja, wo man die denn bemessen sollte. Ob man denen eine Million bezahlt oder gar nichts, da war dann auch der Bruder Paul, der brachte dann den Einwand, nichts wäre da angemessen und das käme auch für die katholische Kirche. Sie würden ja mit allen reden und sprechen und sich überall entschuldigen. Ja, und dann kam ja von dem Herrn Schmidt-Salomon da der Einwand, man könnte doch denen, die seither nicht mehr arbeiten könnten und so weiter, denen könnte man wenigstens die psychiatrische Behandlung oder psychologische Behandlung bezahlen. Mhm. Ja, das wurde ja rundweg abgelehnt. Also ich weiß gar nicht, was die von eine eingeengte Meinung vertreten in der katholischen Kirche. Also ich muss dir sagen, ich habe auch heute so gedacht, die katholische Kirche würde ja viel mehr Sympathien bekommen, wenn sie ein wenig zugänglicher wäre für Kritik. Wenn sie auch sagen würde, wenn sie sagen würde, ja, wir haben wirklich einen Fehler gemacht und wir müssen das und das gut machen und so weiter. Man stößt ja nur, zumindest in gewissen Kreisen, nicht überall, es gibt ja auch Kirchenvertreter, die das ganz anders sehen, aber heute Abend sind wir da auf Beton gestoßen. Da sind sie auf Beton gestoßen und dann fand ich eine Riesenunverschämtheit, als der Herr Niedecken sagte, da er wäre, wurde ja im Film sogar gezeigt, wurde ja genau beschrieben, wie er als Kind misshandelt worden ist und so weiter. Und da wurde ja noch gesagt, er durfte dann hinterher noch nicht mal mehr darüber sprechen. Mhm. Ja, was ist das denn von einer Art und Weise? Mhm. Soll als totgeschwiegen werden, immer noch? Mhm. Also ich merke schon, dich hat das sehr emotionalisiert. Ich hörte aber auch, im Anschluss der Sendung haben mir die Mitarbeiter von Hart aber fair gesagt, dass sie wahnsinnig viele Reaktionen bekommen haben und das Thema polarisiert halt immer und immer wieder. Immer und, noch? Ja, und wenn da Kirchenvertreter sitzen, die so so hardcore drauf sind, dann wundert es einen natürlich nicht. Aber es gibt eben auch andere in der katholischen Kirche. Ja, ich habe hier in meiner Umgebung, ich habe deinem Mitarbeiter vorhin schon gesagt, ich wohne in einer 60.000 Einwohnerstadt. Ich habe 7 Jahre in Köln am Neumarkt gewohnt und wohne aber jetzt in einer 60.000 Einwohnerstadt am Niederrhein. Mhm. Und da habe ich in meiner nächsten Umgebung hier, in meiner allernächsten Umgebung, in 3 Nachbargemeinden, 3 schwule Pasteure gehabt. Mhm. Die haben misshandelt, die haben vergewaltigt. Ein Kaplan hat meine Schwester misshandelt, der ist dann versetzt worden, wohin? Nach Kevela, muss man sich mal vorstellen, in den Wallfahrtsort Kevela, und hat dann da eine Frau geschwängert und 3 Kinder dann hintergezeugt. Also das wird alles dann totgeschwiegen, weil solche Sachen, da und, wird überhaupt nicht drüber geredet. Und Sie merken gar nicht, dass durch diese Art des Verhaltens Ihnen immer mehr Leute weglaufen? Ja, ich gehe aber mit an die Öffentlichkeit. Ich erzähle dem es hören will, und wenn ich Diskussionen, dann führe ich die auch so offen und bringe das vollkommen klar auf den Tisch. Das ist auch richtig so. Ja. Ich habe am Ende der Sendung von einer Begegnung erzählt, die ich hatte mit einem katholischen Abt, der mir gesagt hat, dann gehen Sie zu den Buddhisten, denn wir wollen ja alle nur dasselbe. Das hat mich ja extrem beeindruckt. Ja. Es war so knapp an der Zeit vorhin. Die Geschichte fing noch etwas anders an. Man hatte mich mit diesem Abt zusammengeführt und es sollte ein Streitgespräch sein, was in einer Zeitung dokumentiert wird. Und ich hatte mich schon vorbereitet, so Frauen, Geschlechterpolitik, Frauen, Schwule, Inquisition und so weiter. Und fing so an, damit zu argumentieren. Und dann sagte dieser alte, weise Mann, sagte zu mir und nahm mir sofort die Luft aus den Segeln und sagte, ja, In all diesen, Bereichen hat meine Kirche große Schuld auf sich genommen und wir werden noch lange brauchen, diese Schuld abzutragen. Das fand ich versöhnlich. Ja, Wenn man sowas sagt, dann respektiert man den anderen ja viel mehr, als wenn man nur die Gegenargumente um den Kopf geschleudert bekommt und irgendwelche missionarischen Formulierungen. Ja, und nur eine betonharte, unbewegliche, versteinerte Meinung, die sind ja keinen Millimeter nach rechts und links beweglich. Mhm. Also das finde ich unverschämt. Also, ein engagierter Zuschauer, der Michael, ja. in Sachen katholische Kirche. Danke für deinen Anruf. Ja? Nee, ich möchte noch ganz kurz mal eben zu dem eigentlichen Thema kommen, dem Papstbesuch. Ja, gerne, natürlich, ja. Den halte ich nämlich auch für absolut überflüssig. Mhm. Also ich respektiere und akzeptiere in jeder Hinsicht, wenn der vom Staat eingeladen wird, ist das vollkommen okay. Ich finde auch, wenn die Abgeordneten jetzt sich dem entziehen, finde ich das auch kindisch und albern. Ich finde es sehr gut, wie der Herr Beck sich verhält. Der sagt, ich gehe morgens natürlich in den Plenarsaal und höre mir die Rede an oder nachmittags und anschließend gehe ich aber zur Gegenrede. Ja. Genau, das würde ich auf eine sehr gute Einstellung, genauso. Übrigens, das wurde leider gerade in der Sendung nicht thematisiert, in Hart aber fair. Dieser Staatsbesuch des Papstes ist der teuerste Staatsbesuch in der Geschichte Deutschlands nach dem Krieg. Ja, das 80 ist schon, Millionen Euro soll er kosten. 80 Millionen. Hm. Ja, und wofür ist das nötig? Ich weiß nicht. Der könnte doch nachmittags oder mittags kommen, können Sie von mir aus auch noch zum Mittagessen einladen, dann kann er seine Messe im Stadion halten und dann soll er wieder nach Hause fliegen. Okay. Also ich halte das für absolut, das ist von deutschen Steuergeldern wird das bezahlt. Haben wir nicht genug andere Probleme? Okay, eine klare, ganz klare Meinungsäußerung von Michael. Danke für deinen Anruf, Michael, und alles Gute wünsche ich. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Und nochmal danke für die Sendung. Und ich hätte gerne noch ein Autogramm. Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Prima. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050 1:32 haben wir. Und ich bin jetzt verbunden mit Karl-Heinz. Und der ist 54. Hallo Karl-Heinz. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Karl-Heinz. Ich fange gleich am Anfang so an wie der andere, wie mein Vorredner am Ende. Ich möchte auch eine Autogrammkarte, dass ich das nicht vergesse. Sehr gerne. Wir schicken, wir rufen dich gleich nochmal an. Wegen okay. Also mein Thema ist heute genau das, eigentlich auch das Thema, was du heute Abend bei dem Plasberg durchdiskutiert hast. Mhm. Und ich habe die ganze Geschichte eigentlich so, ich ging die Lapid, also so ganz beiläufig an und saß dann mit meinem Sohn vor dem Fernseher. Wir hatten nämlich vor 5, 6, 8 Wochen haben wir uns über E-Mail irgendwo beworben und haben tatsächlich, wir wohnen in Berlin, mhm. und wir haben tatsächlich 2 Karten gewonnen bei so einer Auslosung. Für den Papstbesuch. Ach so. Im Olympiastadion. Ach so, ja. Das ist ja jetzt diese Woche am Donnerstag. Das ist Donnerstag. 22. Ja. Und eigentlich dachten wir, oh ja, das ziehen wir uns rein. Ja. Wir sind eigentlich nicht katholisch, aber irgendwie dachte man... Das ist ein Event. Ja, das ist ein Event, genau. Da kann man ruhig dabei sein. Das ist irgendwie, es hat was. Aber jetzt haben wir heute Abend durch Zufall deine Sendung mit angeguckt und so überm Gucken haben wir uns beide dann so angeguckt und dachten, also irgendwie brauchen wir das ja gar nicht. Also irgendwie, wir sind dann irgendwie richtig vom Glauben abgekommen, weil wir dann gesagt haben, also was ziehen wir uns hier eigentlich rein? Eigentlich, wenn man richtig das überlegt, das brauchen wir gar nicht und wir wollen das nicht. Also ich kürze das jetzt mal ab und daraus hat sich natürlich eine Diskussion ergeben und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt mit den Karten? Mhm. Und dann meinte mein Sohn zu mir, dann lass uns die doch bei eBay versteigern. Und das ist ja schon wieder schräg. Ja, das ist ja natürlich, jetzt lass mich kurz ausreden, weil das ist schon schräg. Der erste Gedanke ist natürlich Kohle. Aber Kohle ja, aber Kohle nicht in dem Sinne, dass wir da was für uns verdienen wollen, sondern dass wir für uns noch aus der ganzen Sache was machen. Wir haben die jetzt reingesetzt und ich kann dir das mal so vorlesen, wie ich es geschrieben habe. Mhm. 2 Karten für den Papstbesuch. Mhm. Block 32, bla bla bla. Das Geld bei der Aktion, was zusammenkommt, wird, wenn Sie wollen, in Ihrem oder in meinem oder in unserem Beisein gespendet. In irgendeine Kirche, soziale Einrichtung oder an irgendeinen Menschen, der uns zufällig vor dem Haus oder auf der Straße ins Auge fällt und wir spontan zusammen entscheiden, diese Menschen bekommen das Geld. Super, Respekt, finde ich. Außer keine katholische Kirche, die kriegt es nicht. Die kriegen es nicht. Nein, ich bin evangelisch, so wie du mal warst. Ja. Und mir ist es völlig egal, aber ich möchte irgendwas Gutes tun und jetzt kommt so das eigentliche Bonbon an der ganzen Geschichte. Und dann habe ich reingeschrieben, also für 1 Euro fangen wir an und sofort kaufen wir 1.000 Euro. Und das ist natürlich eine Menge Geld. Mein Sohn meint, du spinnst so. Und ich sage, irgendwo gibt es immer Leute. Ich will jetzt gar nicht das Geld für mich. Es geht mir einfach nur darum, in Berlin gibt es so viele Leute, die wirklich das Geld nötig hätten, in der Arche oder für irgendwelche arme Leute. Und verschenken will ich es nicht. Und ich möchte einfach nur ein bisschen... Aber es gibt noch keine Reaktionen auf Nein, leider nicht. Ich hätte gewettet für mich. Das habe ich vor 4 Stunden eingesetzt. Finde ich auch erstaunlich. Ich hätte gedacht... Wahrscheinlich, was meinst du, was sich jetzt da abgeht? Ich habe meine Handynummer eingegeben. Ich habe reingeschrieben, bei eventuellen Fragen rufen Sie mich an. Meine Handynummer, bla bla bla. Und viel Glück beim Beten. Also finde ich... Ich hätte keine Ruhe mehr. Ich habe auch noch Urlaub. Finde ich eine irre Idee. Ehrlich? Vielleicht, ja, ich finde es absolut... Gutes, wirklich. Absolut. Nur eine kleine Nummer. Ehrlich, du sagst, und irgendjemand was Gutes tun. Ja, du sagst gerade, die katholische Kirche kriegt es nicht. Aber es gibt natürlich auch soziale katholische Einrichtungen, die verdammt gute Arbeit machen und die könnten es auch kriegen. Ja, natürlich. Also, kann auch die katholische Kirche. Man also darf das nicht über einen Kamm scheren. Ich finde es einfach nur, ich habe die Kurve gekriegt mit meinem Sohn, weil er zu mir sagte, Mensch, Papa, was machen wir da eigentlich? Und der junge Mann ist ja auch 23. Ja. Und irgendwo haben wir durch die Sendung wurden wir ja, was war es denn im Kopf. Was war es denn da konkret, wo ihr gesagt habt, nee, da haben wir keinen Bock mehr hinzugehen? Eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, das Thematik mit Schwulen. Also, weil das ist wirklich, wenn man sich's überlegt, die ganze Sache ist wirklich sehr unangenehm. Also, ich lebe hier, ich bin hetero und mein Sohn auch, aber ich kriege das ja tagtäglich mit. Ich wähle jetzt schon das dritte Mal Wovereit und es tut mir gut, weil er wirklich in der Stadt, weil er wirklich viel macht für alle und das ist völlig scheißegal, wie man ist, ob man dick, dünn, chinesisch, japanisch, Buddhismus, was du gesagt hast, oder wie auch immer, das spielt, sollte keine Rolle spielen. Und in einem muss ich dir noch wirklich recht geben. Das Beste, was du in der Sendung gesagt hast, das war, als du gesagt hast, ich bin ja evangelisch, aber wenn ich heute nochmal irgendwie die Wahl hätte, ich würde wirklich Katholik werden, ganz ehrlich. Weil was da abgeht, das ist wirklich ganz großes Kino. Ja. Also Wahnsinn. Geh mal nach Bayern und geh mal in die Kirche. Ich weiß, du musst mal in bayerische Kirchen gehen. Ich komme ja oft nach Bayern. Ja. Du denkst, du bist beim lieben Gott. Nein, du denkst, du bist in Hollywood bisweilen. Ja, du denkst, du bist auch beim lieben Gott im Vorzimmer. Geh mal nach 14 Heiligen oder Kloster Banz oder geh mal in die ganzen Kirchen, die es da gibt. Du kriegst Gänsehaut und denkst dir, Scheiße, und meine Evangelischen, die haben nicht mal ein farbiges Fenster an der Kirche. Ja, ich saß dann auch mal früher ziemlich trübsinnig in meiner evangelischen Kirche und war da so ein bisschen neidisch auf meine Kollegen, die in der katholischen Kirche saßen. Falscher Neid, aber man kann wirklich, wenn man so das mitbeobachtet, kann man schon manchmal denken, was läuft hier ab. Also aber finde ich eine absolut verrückte Geschichte, die du uns erzählt hast. Wird die Kollegen von Hat aber Fair sicher auch sehr interessieren. Ja, hoffentlich. Und ich hoffe, dass ihr viel Geld verdient mit den beiden Karten und dass dieses Geld an einen sehr guten Zweck, und ich habe Vertrauen in dich, dass das sehr gut gespendet wird. Da rufst du mich an nachher und ersteiger die Karten. Ja, wir gucken mal, was wir machen können. Guten Preis. Genau. Karl-Heinz, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Und eine Karte für mich und meinen Sohn, bitte. Wir rufen gleich wieder an wegen der Antwort. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Und hier ist Sabine. Sabine ist 43. Guten Morgen, Sabine. Hallo, Sabine. Hallo? Sabine? Du bist da. Aber du bist ganz traurig. So traurig, dass du gar nicht richtig sprechen kannst. Sagst du mir denn vielleicht mal ein Stichwort, um was es geht? Kurz, Moment. Ja. Pass auf, atme du mal tief durch. Ich nehme mal einen Schluck von meinem Wasser und dann versuchen wir es mal. Ich habe so oft versucht, hier bei den Ärzten und ich habe so oft das überall versucht. Hast du es auch oft versucht, hier bei mir durchzukommen? Ja. Aber umso schöner, nun haben wir uns ja, wir beide. Man läuft ganz einfach gegen Wände. Bitte? Man läuft ganz einfach gegen Wände, nicht bei dir, sondern überall. Ja. Um welches Thema geht es denn? Ich möchte ganz einfach nur den Leuten sagen, die da draußen sitzen und die gleiche Krankheit haben wie ich, dass sie nicht denken, dass sie verrückt werden. Sie sind nicht verrückt. Was für eine Krankheit hast du denn? Kataplexie. Wie heißt die Krankheit? Kataplexie. Und was ist das für eine Erkrankung? Das ist eine Krankheit, dass du deine Gefühle nicht mehr kontrollieren kannst. Du darfst nicht mehr lachen, du darfst nicht mehr weinen, du kannst mit deinem Mann nicht mehr schlafen, du darfst nicht mehr träumen, du darfst gar nichts mehr. Also das ist eine seelische Erkrankung? Ich weiß nicht, ich denke mal, sie kommt von der Seele her. Kein Arzt sagen, weil alle Ärzte hier in Hamburg oder in der Umgebung sagen mir, ich bilde mir diese Krankheit ein. Aber es gibt einen Namen für diese Krankheit. Es gibt einen Namen für diese Krankheit. Mein Hausarzt hat damals diese Krankheit auch festgestellt bei mir. Ich war auch bei einem Psychologen gewesen, der diese Krankheit auch bestätigt hat. Ich war bei einem zweiten Psychologen, der mich auch nicht behandeln durfte. Bei dieser Krankheit kann anscheinend keiner behandeln. Und der mir auch die Bestätigung gegeben hat, die ist für mich im Moment ein bisschen scheiße, weil ich nicht... Warst du, darf ich nur ein bisschen fragen, warst du auch bei einem Psychiater? Ich war öfters bei einem Psychiater. Bei dem letzten Psychiater, wo ich gewesen bin, da hieß es nur, ich bilde mir diese Krankheit ein. Das Einzige, was er wissen wollte, was ihn interessierte, was mit meinem Mann ist. Beschreib mir doch nochmal, ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Du hast keine Kontrolle über deine Gefühle. Nein, das heißt, ich kann mich nicht streiten, ich kann nicht traurig sein, ich kann nicht lachen, ich kann nicht weinen, ich kann mit meinem Mann keinen Sex haben, ich kann gar nichts. Weil du eine Blockade in dir hast? Oder? Wenn ich lache oder wenn ich weine, falle ich in mir zusammen. Mein ganzen das beste Beispiel war, wie mein Schwiegervater gestorben ist. Alle haben damals gesagt, wir müssen gehen. Wir waren in einem Krankenhaus. Ich weiß noch, mein Mann hat darum geschrien, wo ich meinen Mann so gar nicht kenne. Er braucht Hilfe. Es war kein Arzt da. Es hat sich kein Arzt für interessiert. Die Krankenschwester hat mir gesagt, ich soll an die Luft gehen. Ich sage, ich brauche nicht an die Luft gehen. Ich sage, ich muss ein Beruhigungsmittel haben, damit ich nicht überhaupt fange. Ich konnte meine Beine nicht spüren. Ich kann mich nicht auf den Beinen halten. Das ist beim Lachen so, das ist beim Weinen so. Ich kann mich nicht streiten. Wenn ich mit meinem Mann schlafe, habe ich das Gefühl, ich gehe kaputt daran. Was empfindest du denn, wenn du mit deinem Mann schläfst? Ich liege da, ich empfinde was, aber ich kriege keine Luft mehr, ich kann mich nicht bewegen. Gerade als wir angefangen haben zu sprechen, hast du auch sehr geweint. Wie hast du dich dabei körperlich gefühlt? Weil ich mich ganz einfach damit allein gelassen fühle. Mein Mann glaubt mir diese Krankheit nicht, man sieht diese Krankheit nicht, wenn man sie nicht sehen will. Meine Tochter hat mir zum Beispiel mal gesagt, wie sie noch kleiner war und wir haben zusammen gebadet. Und sie hat im Prinzip einen Witz gerissen und sagt zu mir, Mama, du siehst aus wie ein Monster. Weil sich das körperlich oder auf die Mimik dann auswirkt? Weil die Mimik mir weg sagt, ja. Mir sagt alles weg. Und ich muss aufpassen, dass ich in der Badewanne dann nicht ertrinke. Entschuldige, Sabine, ich musste gerade niesen, weil ich ein bisschen erkältet bin. Macht nichts. Die Mimik, verändert sich. Du hast dann bist nicht Haare. Ich habe keine Kontrolle über meinen Körper. Ich darf nicht lachen, ich darf nicht weinen. Und wenn es kommt noch dazu, wenn ich Albträume habe, das habe ich dann der Kollegin auch erzählt, die mir sehr lieb zugehört hat. Ich möchte auch immer Danke sagen dafür. Wie lange leidest du an dieser Erkrankung? Seit 19 Jahren. Seit 19 Jahren. Diese Krankheit, schreiben mir meine Kollegen hier gerade nochmal rein, Kataplexie. Kataplexie heißt das. Verboten mit der Narkolepsie. Die Narkolepsie scheidet die Kataplexie immer irgendwo. Ich muss sehen, dass ich meine Auszeiten kriege. Alle Leute lachen darüber, wenn ich irgendwo in einem Lokal sitze und man merkt, ich werde müde. Andere Leute lachen nur darüber. Es ist irgendwo für mich gar nicht lächerlich. Wenn du so lange diese Krankheit hast, welche Auswirkungen hat das auf dein Familienleben gehabt? Ich muss damit alleine klarkommen. Bitte? Ich muss damit alleine klarkommen. Ich versuche, meinen Mann davon zu schützen. Ich versuche, meine Mutter darf es gar nicht wissen. Ich hoffe, dass meine Mutter das alles am heute Abend nicht sieht. Aber der Mann kriegt das doch permanent mit, wenn das du... Das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn nicht, es ist eine Krankheit, die man nicht sieht. Ja, aber er sieht ja dich, dass du in einem desolaten Zustand ab und zu bist. Er sieht mich anscheinend nicht. Er hat diese Krankheit noch nicht begriffen. Die Einzige, die sie begriffen hat, ist meine Tochter, wo sie mir gesagt hat, in der Wanne, das war für mich der Albtraum, wo sie mir gesagt hat, Mama, du siehst aus wie ein Monster, was soll ich denn da sagen? Ja, die Tochter ist jetzt wie alt? 12. Du warst ja, das hast du gerade gesagt, bei einem Arzt, der das diagnostiziert hat bei dir. Ja, das ist nicht ganz leicht. Also ich habe damals ja gedacht, ich werde verrückt. Dabei rufe ich auch an, weil ich ganz einfach den ganzen Menschen da draußen sagen möchte, die diese Krankheit haben, dass sie nicht glauben, sie werden verrückt, sie haben nicht irgendeinen Gehirntumor oder sonst irgendwas. Sabine, doch nochmal die Frage. Du warst bei einem Arzt, der dich ernst genommen hat. Und der hat gesagt, das ist diese Erkrankung. Ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt. Ich habe einen Hausarzt gehabt, der seine Doktorarbeit auf diese psychologische Schiene gebaut hat. Mhm. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber er konnte mich damals nur zu einem Arzt vermitteln. Der hat diese Krankheit nochmal bestätigt, der durfte mich aber nicht behandeln. So, aber dieser Arzt, der die Krankheit bestätigt hat, das sind ja schon mal zwei Ärzte, dann dieser Hausarzt und der andere Arzt, die könnten dich doch dann weiter lotsen zu einem wirklichen Fachmann. Das geht nicht. Warum nicht? Das geht nicht, ich weiß nicht warum. Also mein Hausarzt hat mich damals zu einem Arzt überwiesen, der diese Krankheit bestätigt hat. Mein Hausarzt hat mir damals Medikamente verschrieben, die abhängig und süchtig machen, was ich nicht wusste. Mhm. Ich habe diese Medikamente wieder abgesetzt unter Eigenregie. Ich habe Höllenqualen gelitten. Also der Hausarzt hat das eigenmächtig, obwohl er kein Psychiater ist, hat er solche Medikamente verschrieben, obwohl er dich eigentlich an einen anderen Arzt verwiesen hatte. Ja, aber der andere Arzt durfte mich nicht behandeln. Ich weiß nicht warum. So, dann hat er mich nochmal zu einem Privatpsychologen überwiesen, der aber nur Privatpatienten behandelt. Mhm. Der hat mich zwar behandelt, hat meine Krankheit, nicht behandelt, aber er hat meine Krankheit ernst genommen und hat nur gesagt, er kann mich nicht behandeln, weil ich kein Privatpatient bin. Okay, so. Ich merke schon, dass du da in irgendwelche seltsamen Mühlen hineingeraten bist. Tatsache ist, du hast eine, wie auch immer jetzt zu benennende, schwere seelische Erkrankung. Ich habe eine schwere seelische Erkrankung. Genau, ja, wenn es dir so lange so schlecht geht, muss ja etwas vorliegen. Ich weiß, woher es wahrscheinlich kommt, aber das möchte ich nicht sagen. Das möchtest du nicht sagen? Aber vielleicht liegt da der Schlüssel für die ganze... Da liegt doch der Schlüssel. Das weißt du selbst. Das weiß ich selbst, dass der Schlüssel liegt. Hast du das irgendwann schon mal jemandem gesagt? Nein. Und wenn mir damals noch nicht geglaubt hat, und mir damals schon Schuld gegeben hat, weil ich die Schuldige war. Lass uns drüber sprechen. Was war's? Mein Vater hat mich angefasst. Dein Vater? Meine Mutter hat mir das Schuld gegeben. Dein Vater hat dich angefasst. Dein Vater hat dich sexuell missbraucht. Meine Mutter hat mir dafür die Schuld gegeben. Die Mutter hat dir dafür Schuld, hat dir die Schuld gegeben. Und da überlege ich doch, wenn mein eigener Sohn geboren wird. Mein eigener Sohn wird geboren und dann kommt es. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du bist schwanger geworden davon? Nein, nein. Davon nicht, aber mein eigener Sohn wird geboren. Und dann leide ich plötzlich unter diese Krankheit. Mhm. Mhm. Wie oft ist das denn damals passiert mit deinem Vater? Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Weißt du, wie alt du ungefähr warst? 12. 11. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich habe die Schuld dafür gekriegt. Auf jeden Fall ist was ganz Schlimmes passiert, was ganz Ekelhaftes und Grauenhaftes. Ich war schuld. Ich habe die Schuld dafür gekriegt. So hat die Mutter gesagt, du wärst schuld. Ja. Wie hat die Mutter das denn überhaupt rausbekommen? Durch eine blöde Tante. Und woher wusste die Tante das? Ich weiß es nicht. Das heißt, die Mutter, deine eigene Mutter, hat sich auf die Seite ihres Mannes gestellt und nicht auf die Seite ihrer Tochter, auf deine Seite. Ich habe die Schuld dafür gekriegt. Ich habe die Schuld dafür gekriegt, dass... Ich weiß nicht mehr, wie sie sich ausgedrückt hat, aber ich weiß nur, dass ich die Schuldige war. Weißt du, Sabine, ich habe sehr viel Respekt vor deinem Mut, dass du das jetzt hier ausgesprochen hast, nach fast 30 Jahren. Und ich glaube, dass das sehr richtig war. Das ist der erste Schritt vielleicht für wirklich große Hilfe für dich. Ich schlage jetzt vor, dass wir dieses Gespräch hier vom Sender wegnehmen, damit nicht mehr alle Leute zuhören. Jetzt wird dich mein Psychologe anrufen. Und dann werdet ihr beide genau und in Ruhe bereden, was jetzt zu tun ist. Wir wissen ja jetzt schon viel mehr als vorher. Es tut mir leid. Nein, das ist sehr mutig. Ich wollte das nicht. Es ist sehr gut und sehr mutig, dass du es gesagt hast, Sabine. Mein Mann weiß doch noch nicht mal was davon. Meine Familie weiß nichts davon. Meine Mama darf davon nie was erfahren. Nee, aber umso, aber umso wichtiger, dass man es mal ausspricht. Das ist doch grauenhaft, wenn man das immer mit sich selbst alleine herumträgt. Hm? So, Sabine. Nein, nein, nein. Das kann jeder verstehen. Das kann jeder verstehen. Sabine, jetzt bitte ich dich, kurz aufzulegen. Und dann wirst du zurückrufen von meinem Psychologen. Sehr netter Mann, dem Inga. Und dann könnt ihr in Ruhe weiter besprechen, was zu tun ist. Versprichst du mir, dass du auch gleich drangehen wirst, wenn es wieder klingelt? Ja? Versprichst du mir? Gut, dann legst du jetzt bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Gut. Liebe Sabine, alles, alles Liebe, alles Gute und. Ja, auch und ganz, ganz vielen Dank dafür, dass du für einen da bist. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich. Das ist eine tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 1.51 Uhr haben wir, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreicht oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Jetzt begrüße ich sehr herzlich die Thea. Und Thea ist 70. Guten Morgen, Thea. Ja, morgen, Domian. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Mich? Ja, ich höre dich. Ich bin gerade irritiert. Was, ist Thea ein Männer- oder ein Frauenname? Du, das ist ein Männername. Ein Männername, ah ja. Das war der letzte Ostgotenkönig. Ah, guck mal, was ich nicht weiß. Obwohl ich schon sehr viele Schwierigkeiten hatte, wenn ich mal beim Arzt bin und dann bin ich im Wartezimmer, ja? Ja. Und die wissen das auch nicht, ja, dass das ein Männername ist. Ja. Dann rufen die auf, Frau Schwab, ja, und heiße ich mit Nachnamen. Ja. Da stehe ich natürlich auf im Wartezimmer nicht und da gucken sie natürlich alle sehr, sehr. Der letzte Ostgotenkönig. Ja, aber nun habe ich mich dran gewöhnt im Laufe der Zeit. Das glaube ich, waren ja ein paar Jährchen. Ja, ja, genau. Ja. So, was ist dein Thema, Thea? Also, Domian, es ist für mich schwierig, das ganz kurz zu fassen. Ich sehe oft deine Sendung und sehe auch, wie gut immer deine Ratschläge sind und wie gut du immer mit den Leuten reden kannst. Das ist eigentlich so mein letzter Versuch jetzt. Du bist eigentlich fast meine letzte Hoffnung. Folgendes, wie gesagt, bin 70 Jahre, habe zwei Kinder, 21 und 25, die mir sehr viel Freude machen, die beide studieren. Mhm. Die leben in Österreich, ich lebe in Berlin. Mhm. Und habe mich damals von der Familie getrennt, aber in guten, und habe meine Kinder immer besucht, mhm, weil ich hier eine andere Frau kennengelernt habe. Die war 29 oder ist 29 Jahre jünger als ich. Mhm. Und dann sind wir zusammengezogen. Ja. Und ihr größter Wunsch war ein Kind. Mhm. Da habe ich gesagt, gut, ich bin schon im Vorruhestand gewesen, weil ich ein Herzproblem hatte. Mhm. Und ist auch eine Tochter gekommen. Und die haben wir dann Elin getauft. Wie habt ihr die getauft? Elin. Ah ja. Mhm. Elin Charlotte. Elin Charlotte. Und ich glaube, dann sie ist nach 8 Wochen wieder arbeiten gegangen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, muss ich sagen. Ja. Mhm. Weil ich Kinder sehr liebe. Und auch gut umgehen kann mit Kindern. Und das war 2004, ist das Kind auf die Welt gekommen, im März. Mhm. Und im Januar 2006 bin ich ins Krankenhaus gekommen mit meinem Herz. Habe eine Herz-OP gehabt, war dann am nächsten Tag auf der Intensivstation und dann rief sie an, du, wenn du nach Hause kommst, kannst du den Koffer packen, das Kind siehst nicht mehr, in die Wohnung kommst nicht mehr. Ach. Und das hat mich erstmal umgehauen. Die hat dich im Krankenhaus so angerufen, hat das gesagt, im Krankenhaus? Bitte? Die hat dich im Krankenhaus angerufen? Ja. Das ist ja krass. Ja. Das ist ja krass. Und das hat mich natürlich erstmal umgehauen. Wie feige. Ich hab dann versucht, einen Dialog zu führen. Mhm. Ich wusste nicht die Gründe, nichts. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe mir zumindest nicht bewusst irgendwas zu Schulden kommen lassen. Mhm. Ja. Mhm. Und es wird nur gesagt, ihr einziger Grund war, sie will anders leben. Ja. Was heißt denn anders leben? Ja, das habe ich sie auch gefragt, aber sie will nicht mehr zu Hause sein, sie will wieder mehr ausgehen und mehr weggehen. Und dann habe ich aber versucht klarzumachen, wenn ein Kind da ist, ja, dass das Leben dann eben ein bisschen anders ist, nicht? So, das, Das war, nicht früher, nicht. Das war im, zwei, im Jahre 2006. Jetzt haben wir 2011. Wie ist der Stand der Dinge? Nee, ja, ja. Und jetzt ist Folgendes. Ich habe das gar nicht richtig verkraftet. All die Jahre man nicht. Hat, na, erstmal haben sie mich dann auf die Psychosomatik gesteckt, zwei Wochen, nicht? Mhm. Und dann zur Kur und dann bin ich im März, also im Januar ist das passiert, nicht? Am 18. Januar, im März bin ich dann zurückgekommen von der Kur, bin ich in meine Wohnung gekommen. Meine Sachen hat sie in Kartons gesteckt und in die Garage geschmissen, ja. Thea, ich mache mal einen Vorschlag, eine Bitte, damit wir mit der Zeit zurechtkommen, dass wir es nicht so detailgenau erzählen. Genau, ja, wie, ja. Wie ist ja, es heute? Ja, recht. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann versucht, einen Dialog zu führen, war nicht möglich. Mhm. Und sie hat mir sofort das Kind vorenthalten, nicht? Mhm. Von dem Tag schlagartig konnte ich mein Kind nicht mehr sehen. Bis heute? Und bis heute, ja. Bis heute. Du hast, heute keinen Kontakt mit der Frau? Nein, nein, dafür, oder sie mit mir nicht, ja. Also da ist absolute Funkstille zwischen dir und der Partnerin und du darfst bis heute, was ja nun viele Jahre sind ja vergangen, darfst das Kind nicht sehen. Und das macht mich fertig. Weißt du, Domian, ich bin 70 und ich akzeptiere, wenn ein Mensch anders leben will. Man kann Menschen zu nichts zwingen, ja. Aber ich akzeptiere nicht, dass ich mein Kind nicht sehen darf, ja. Das finde ich auch sehr schlimm, muss ich sagen. Wenn sie sich von dir trennen will, okay, ist ihr Ding. Genau so ist es. Aber sie entzieht dem Kind ja auch den Vater. Ja, ja. Und jetzt, ich bin dann zum Jugendamt gegangen, aber du weißt ja, wie das mit Vätern ist, ja. Schwieriges Thema. Null. Und die haben ja beim Jugendamt also klipp und klar gesagt, wenn die Mutter nicht will, dann haben sie ein Pech gehabt, ja. Mhm. Dann bin ich zum Erziehungs-, über einen Anwalt zum Gericht gegangen, Familiengericht. Mhm. Die haben dann eine Erziehungsberatung eingestellt. Da habe ich die Mutter nochmal gesehen dort, hat sie aber auch nur Vorwürfe gemacht, ja. Mhm. Und dann ist das wieder zurück zum Gericht und immer wieder ein halbes Jahr musste ich warten. Das heißt, du hast alles, was man so machen kann, auch juristisch, hast du alles unternommen? Ja, alles unternommen. Das Gericht hat dann eine Psychologin eingeschalten, ja. Mhm. Habe ich mir auch noch aufdrücken lassen, ja. Und das Schlimme ist ja, sie kommt ja jetzt, kommt sie ja mit allen Tricks, mit Stalking und so weiter, ja. Dann habe ich, musste dir mal vorstellen. Wie sie wirft dir Stalking vor, oder was? Ja, ja. Mhm. Obwohl das völlig grundlos ist, ja. Machst du denn irgendwas? Trittst du noch an diese Frau in irgendeiner Weise heran? Nein, überhaupt nicht. Wie kann sie dir das denn vorwerfen? Da müsste sie ja irgendeinen Beweis haben. Was? Ja, sie kommt mit allen Tricks, zum Beispiel, als das Gericht eine Psychologin eingesetzt hat. Und dann hat sie die Psychologin gesagt, zu ihren Gutachten gehört auch eine Vater-Kind-Begegnung. Mhm. Und hat die Mutter sofort abgelehnt, ja. Dann hat das Gericht das wieder überstimmt. Aber das dauerte immer wieder ein halbes Jahr und die Zeit verging, ja. Das ich heißt, war so verzweifelt schon, dass ich mein Kind nicht sehen kann, ja. Das heißt, die ganzen letzten ich vier, fünf Jahre. Zu dem Kind, nicht? Ja, das ist ja schon entfremdet, das Kind ist ja nun schon. Wie alt ist das Kind? Das ist jetzt, ja, jetzt ist es 7 Jahre. 7 Jahre, genau, 7 Jahre, genau. Und du musst dir mal vorstellen, ich bin kein Mensch, der so in Kneipen geht und so, dann sitze ich dann zu Hause, ja. Und bist traurig und denkst nur an die Geschichte. Runter. Mhm. Und, na, jedenfalls bei der Psychologin, dann musst du aber das Kind doch dorthin bringen, ja. Mhm. Das war dann im März. Vor 2 Jahren und das Kind zuerst hat sich nur versteckt vor mir, fürchterliche Angst vor mir gehabt. Weil das Kind dich wahrscheinlich schon vergessen hat. Ja, nach einer halben Stunde ist es so ein bisschen aufgetaut. Mhm. Dann habe ich ihr so Bilder gezeigt, weil ich ein Kinderbuch schreibe. Mhm. Und nach einer Stunde konnten wir schon gut spielen, ja. Mhm. Nach 1,5 Stunden hat so eine Psychologin gefragt, willst du den Papa noch mal sehen? Ja, sagt sie. Mhm. Und die Mutter war nebenan, ja. Mhm. Und das muss die wahrscheinlich überhaupt nicht vertragen haben. Und jedenfalls, was ist daraus geworden? Eine Woche später kriege ich eine Anzeige von der Mutter. Beleidigung auf sexueller Grundlage. Da habe ich mein Kind zu Weihnachten eine Weihnachtskarte geschickt. Hm. Da hat die von mir ein Foto reingeschmuggelt, wo ich nur ein Hemd dann habe und nicht. Stell dir das vor. Das ist ja grauenhaft. Wenn es, ja. So, wenn es so ist, wie du es mir beschrieben hast, ist es wirklich unfassbar. Und ich macht einem das Leben kaputt. Ja, das Gericht interessiert die Wahrheit überhaupt nicht, ja. Tja, jetzt stehe ich vor einem großen Problem. Diese Sendung ist gleich rum. Die Sendung ist zu Ende, ich sehe es, ja. Das tut mir sehr leid, dass wir hier nicht weiterreden können, aber ich verspreche dir, dass wir dich gleich wieder anrufen werden nach der Sendung. Cool. Okay? Cool. Dann brechen wir es jetzt hier ab und sagen dann bis gleich. Mhm. Ja? Ja? Okay. Alles Liebe, bis gleich. Tschüss. Ja, danke, tschüss.